أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما فيهن، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، وصل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. Bevor ich anfange, möchte ich einen Fehler von mir gestern korrigieren. Da ich gestern einen Fehler gemacht habe. Und zwar, es geht hier um den Hadith, die Überlieferung, die wir gestern genannt haben. Und zwar, wartet, ich suche das raus. Wir sagten, und Ibn Abi Dunya überlieferte mit einem Muqatta' Isnad von Amr. Okay, dann habe ich gesagt, Muqatta' ist Maqtu'. Muqatta' habe ich so gedeutet als Maqtu', ja, und das ist falsch. Okay, das ist falsch. Ist mir nachher, subhanallah, durcheinander gekommen, subhanallah. Inshallah. Auf jeden Fall. Möchte ich das inshallah korrigieren? Al-Muqatta ist nicht Al-Maqtu', obwohl das vielleicht die gleiche Bedeutung in der Sprache hat, oder yani, fast die gleiche Bedeutung, aber es ist nicht die gleiche Sache. Al-Muqatta ist der Unterbrochene und Maqtu' ist der Getrennte. Ja, es ist fast die gleiche Bedeutung in der Sprache, aber im Ilm al-Hadith ist es nicht das gleiche. Al-Muqatta ist dessen Überlieferungskette unterbrochen wurde. Okay, das heißt, es fehlt jemand in der Überlieferungskette. Du siehst die Namen, ja, von der, aber der kann nicht von dem gehört haben. Warum? Es fehlt jemand dazwischen. Entweder Generationen sind dazwischen und so weiter. Das nennt man Al-Muqatta. Außer der Sahabi. Der Sahabi darf was? Darf nicht fehlen in der Überlieferungskette. Sonst wäre es ja kein Muqatta mehr, sondern wäre das was anderes. Auf jeden Fall, das sagte Al-Wazir, Al-Hafiz Al-Wazir, fi tanqih al-anbar in seinem Buch. Und As-Suyuti sagte, dies ist die bekannte Aussage, also Definition. Okay? Und An-Nawawi sagte, das Richtige, zu dem die Fuqaha und Al-Khatib al-Baghdadi und Ibn Abd al-Birr und andere von den Muhaddithin gegangen sind, gesagt haben, dass der Muqatta dessen ist, dessen Isnad, also Überlieferungskette, nicht yani direkt verbunden ist, yani unterbrochen ist, egal wie es unterbrochen wurde. Okay? Okay? Und es gibt hier yani noch detaillierte Definitionen, aber das reicht uns heute. Auf jeden Fall möchte ich das heute korrigieren, damit niemand, inshallah, was Falsches lernt oder was Falsches darunter versteht. Und auch, weil ich einen Fehler gesagt habe. Oh ja, gut. Das ist ganz schön. Okay. Wir haben jetzt bis jetzt gemacht, was innamal a'malu binniyat wa innama li kulli imri'in ma nawa. Diese zwei Teile haben wir gemacht. Die Taten sind nach ihren Absichten und jeder bekommt das, was er beabsichtigt. Okay. Jetzt machen wir, faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih, hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Das ist ein Hijra für Allah und sein Gesandter ist, dann ist es ein Hijra für Allah und sein Gesandter. Ibn Rajab sagt, Ibn Rajab sagt, wa aslul hijra, der Grundsatz der Hijra ist was? هجران بلد الشرك والانتقال منه إلى دار الإسلام. Das ist die Bedeutung von Hijra. Dass man das Land des Schirks, ja, sich davon trennt, davon auswandert, ja, und sich begibt zu Dar al-Islam, das Land des Islams, das heißt das Land, das nach islamischen Gesetzen und Scharia beherrscht wird. Okay. كما كان المهاجرون قبل فتح مكة يهاجرون منها إلى المدينة إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. So wie die Muhajirin vor der Eroberung von Mekka, von das Land des Schirks, also Mekka, ja? Das Land des Schirks, also Mekka, ja? Zu davon ausgewandert sind und sich nach was? Nach Medina begeben hatten. Lina? Tali hon. Shufi, tali fahimik shi. Tali bas aulik shi. Okay. Und hier ist auch eine Antwort, die Leute, die sagen, ja, Mekka kann niemals ein Land des Schirks und Kufurs sein. Hier ist eine weitere Aussage von einem weiteren Gelehrten, obwohl das ist jetzt nicht unser Thema, aber hier ist eine kleine Antwort, ja, von den Gelehrten, dass sie gesagt haben, dass Mekka vor der Eroberung was war? Ein Land des Schirks. Warum? Weil sie damals nicht mit islamischen Gesetzen beherrscht wurde. Aber wie gesagt, das ist nicht die einzige Aussage und inshallah wird dieses Thema bald sehr, sehr detailliert erklärt, inshallah. Okay. Zu seiner Aussage, sallallahu alaihi wasallam, فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ. Dessen Hijra für Allah und sein Gesandter ist, dessen Hijra ist für Allah und sein Gesandter. Und dessen Hijra oder wessen Hijra für Dunya, das er treffen will, yani erlangen will, oder eine Frau, die er verheiraten will, dann ist eine Hijra für das, wozu er die Hijra gemacht hat, yani ausgewandert ist. als der Prophet, als sallallahu alaihi wasallam erwähnt hat, dass die Taten nach ihren Absichten sind und dass derjenige, der Handelnde, der Mensch, nur so viel von seiner Tat bekommt, wie seine Nähe ist, sei es gut oder schlecht, ja? Und dies, als er das gesagt hat, hat er einen Grundsatz festgelegt, ja, oder zwei Grundsätze festgelegt, für alles umfassend werden. Okay? Wo nichts davon austritt, wo es keine Ausnahmen davon gibt. Ja? Als er diese Festlegung gemacht hat, die Taten sind gemäß ihrer Absichten und jeder bekommt das, was er beabsichtigt hat. Das sind zwei vollständige, umfassende Grundsätze. Danach hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam ein Beispiel gegeben von den Taten, die eigentlich nur äußerlich nur als eine Sache die gleiche ist, äußerlich. Ja. Der wandert aus und der wandert aus, oder? Ja. Im Endeffekt, Sura, ja, das Bild davon ist das gleiche. Doch, es unterscheidet sich, ob sie richtig ist oder verdorben ist, ja, je nach der Nähe. Barakallahu fik. Okay? Als würde er sagen, sallallahu alaihi wasallam, und alle anderen Taten nach diesem Beispiel. Okay? Verstanden? Dann hat er gesagt, und der Grundsatz der Hijra ist das, dass die Auswanderung von das Land des Scheiks und das Begeben zum Land des Islams oder Dar al-Islam. Ja? Wie die Muhajirin vor der Eroberung von Mekka davon nach Medina Hijra gemacht haben. Und vor ihnen waren auch einige, die nach Habasha zu Najashi ausgewandert sind. So hat sallallahu alaihi wasallam verkündet, dass diese Hijra sich unterscheidet je nach der Absicht und was man damit beabsichtigt oder was man damit will. Okay? So, wer zu Darul Islam auswandert, aus Liebe zu Allah subhanahu wa ta'ala und seinen Gesandten, und aus Verlangen oder Wunsch oder Streben nach Erlernen des Dien des Islams und seine Religion zu offenkundigen, was er, wozu er nicht imstande war, in Darul Shirk, dann ist dieser derjenige, der Hijra für Allah und sein Gesandter tatsächlich gemacht hat. Wer Hijra macht, für Allah und sein Gesandter, aus Liebe für Allah und sein Gesandter und antwortend auf den Ruf von Allah und sein Gesandter und danach die Imame der Muslime, dann ist das tatsächlich eine Hijra für Allah und sein Gesandter. Verstanden? Wer Hijra macht, aus Gehorsamkeit zu Allah und seinem Befehl und um die Muslime zu unterstützen und die Muslime zu stärken, das ist derjenige, dessen Hijra für Allah und sein Gesandter ist. Okay? Tatsächlich. Und dies reicht ihm als Ehre und Stolz und Würde, dass er das bekommen hat, was er beabsichtigt hat von seiner Hijra zu Allah und seinem Gesandten. Dies reicht ihm. So wie Allah Azza wa Jal auch im Koran sagt, ja, und wer Hijra fi sabilillah macht, wird viel Schönes und viel Gutes und Ausweitung im Rizq auf der Erde finden. Okay? Und لهذا المعنى اقتصر في جواب هذا الشرط على إعادته لأنه حصل ما نواه بهجرته نهاية المطلوب في الدنيا والآخرة. Okay? Das heißt, für das, das, was er beabsichtigt hat, bekommen. In Dunya und Akhir. Okay, so wie ich in der Ayah gesagt habe, nicht nur, yani er bekommt, subhanallah, er hat die Absicht eigentlich nur für Allah und sein Gesandter. Allah Azzawajal belohnt ihn für diese Absicht, aber wertet ihm auch seine Dunya aus. Und das siehst du, Wallahi, das siehst du bei jedem, der Hijra fi sabilillah Azzawajal macht. Das siehst du tatsächlich bei jedem, der Hijra fi sabilillah Azzawajal macht. Hast du jemals gehört von einem Muhajir, der arm geworden ist? Hast du das gehört? Gibt's nicht. Ja? Hast du jemals gehört von einem Muhajir, der seine Familie hinterlassen hat, dessen Familie jetzt verhungert? Im Gegenteil. Subhanallah. Ja? Das ist Allah Azza wa Jal. Ja? Du bist für Allah Azza wa Jal ausgewandert. Allah Azza wa Jal gibt dir noch mehr und noch mehr. Subhanallah. Okay? Und dessen Hijra. Und wessen Hijra von Darul Shirk zu Darul Islam aufs Verlangen und Streben nach einer Dunya, die er erlangen will oder gewinnen will, ja, oder eine Frau, ja, die er in Darul Islam heiraten will, ja, dann ist seine Hijra für das, wozu er Hijra gemacht hat. Ist vielleicht nicht schlecht. Ist vielleicht keine schlimme Sache. Es ist ja auch keine böse Absicht. Ja? Vielleicht will jemand Hijra machen, damit er eine fromme, gute Frau aus Darul Islam heiratet. Ist keine schlechte Absicht. Aber du bekommst das, was du beabsichtigst. Dann hast du dein Ajr schon bekommen. Dein Lohn hast du schon bekommen. Dein Gewinn hast du schon erlangt. Khalas. Es ist immer, man muss sich immer so das vorstellen, es ist immer ein Handel. Entweder machst du diesen Handel mit Allah Azza wa Jal, oder und du verkaufst Allah Azza wa Jal alle Rechte. Ja? Alle Rechte. Kennt ihr das? Wenn du Exklusivvertrag unterschreibst, ein Exklusivvertrag, nur Allah Azza wa Jal. Ja? Entweder oder du stellst jemand Allah zur Seite, dann steigt Allah Azza wa Jal von diesem Geschäft aus. Dann macht Allah Azza wa Jal dieses Geschäft nicht mehr mit dir. Okay? Oder du machst es mit jemand anderem, dann hast du dann Gewinn von den anderen. Auch wenn das ein geringerer Gewinn ist von den, als der Gewinn mit Allah subhanahu wa ta'ala. Okay, du wolltest eine schöne, eine fromme Frau heiraten. Hast du. Alhamdulillah, der Zweck dafür hat sich erledigt. Okay? Oder er will auswandern, um mit Muslimen Handel zu betreiben. Er will nicht mehr mit Kuffar Handel betreiben. Ist ja auch keine schlechte Absicht. Aber hast deinen Gewinn schon bekommen. Okay? Dann ist seine Hijra für das, wozu er Hijra gemacht hat. So ist der Erste ein Händler. Ja? Der will eine Dunya treffen, einen Händler. Und der Zweite, ein Bräutigam. Ja? Ein Bräutigam, ja? Der heiraten will. Und keiner von ihnen ist ein Muhajir. Keiner von ihnen beide ist ein Muhajir. Und seine Aussage zu das, wozu er Hijra machen will, dann ist seine Hijra für das, wozu er Hijra gemacht hat, ist eine Erniedrigung, eine Minderwertigung. Ja? Allah, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat nicht einmal gesagt, dann ist seine Hijra für Dunya und seine Frau. Nein, für das, wozu er Hijra gemacht hat. Tahqir. Verstanden? Weil es nicht erwähnenswert, sondern weil es ein minderwertiger Grund ist zum Auswandern. Verstanden? Weil es ein minderwertiger Grund ist, er nimmt die ganze Anstrengung der Hijra auf sich, nur wegen Dunya, im Endeffekt, so ist das eine Minderwertigung, ja? Erniedrigung. Verstehst du? Yani, nimmt die ganze und dann steht er auf der Fahndungslisten und das, nur wegen Dunya. So, minderwertig, dieser Grund, subhanallah. Und die Hijra für die Angelegenheiten der Dunya kann man nicht auf etwas beschränken. sondern der Insan, der Mensch, kann Hijra machen aus Dunya, verlangen nach Dunya, für eine erlaubte Dunya manchmal und manchmal für eine verbotene Dunya, eine, was er damit machen will. Okay? Und auch, weil die Angelegenheiten der Dunya, was man damit beabsichtigt von den Angelegenheiten der Dunya, auch nicht heiraten, handeln, das, auch nicht auf etwas beschränkt werden können. Deswegen hat der Prophet auch gesagt, dann ist eine Hijra für das, wozu er Hijra gemacht hat. Okay? Ja, ne, egal wie auch immer, was auch immer der Grund dafür ist. Und Ibn Abbas radiallahu anhuma überlieferte über die Aussage von Allah subhanahu wa ta'ala: إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٌ فَامْتَحِنُوهُنْ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنْ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٌ فَلَا تُرْجِعُهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ. Wenn die Mu'minat, die muslimischen Frauen, zu euch kommen, haben Hijra gemacht und zu euch kommen, dann prüft sie. Allah kennt ihren Iman. Wenn ihr sie als Mu'minat dann erkannt haben, dann lasst sie nicht zu dem Kuffar oder bringt sie nicht zu dem Kuffar zurück. Okay? Er sagte, Ibn Abbas radiallahu anhuma, die Frau, wenn sie zum Propheten sallallahu alaihi wasallam gekommen ist, Hijra gemacht hat, hat er sie schwören lassen bei Allah: Du bist nicht rausgegangen, weggegangen, ja, aus Hass gegen einen Ehemann. Ja. Und bei Allah, dass sie nicht rausgegangen ist, aus Verlangen oder weil sie dieses Land nicht will und in ein anderes Land gehen will. Und bei Allah, dass sie nicht rausgegangen ist, aus Streben nach Dunya. Und bei Allah, dass sie nicht rausgegangen ist, außer aus Liebe zu Allah und seinen Gesandten. Okay? Dies überlieferte Ibn Abi Hatim, Ibn Jarir, Al-Bazzar in seinem Musnad und Ibn At-Tirmidhi in einigen Exemplare oder Versionen seines Buches. Natürlich kurz gefasst. Ibn At-Tirmidhi. Und Waqi' überlieferte in seinem Buch von Al-A'mash von Shaqiq, und das ist Abu Wa'il, er sagte, ein Arabi, ein Wüstenaraber, hat um die Hand in dem Bezirk oder in den Stadtteil, ja, hat um die Hand einer Frau angehalten, die Umm Qais genannt wird. Dann hat sie sich, ja, er war in Mekka, okay, oder er war nicht in Mekka, sondern außerhalb von Medina. Okay, und er hat eine Frau, um die Hand einer Frau angehalten, die sich Umm Qais nennt. Dann hat sie sich geweigert, dass sie ihn heiratet, bevor er Hijra macht. Dann hat er Hijra gemacht. Dann hat sie ihn geheiratet. Dann hatten wir, ab dem Zeitpunkt haben wir ihn nur so genannt, Muhajir Umm Qais. Der Muhajir für Umm Qais. Ab dem Zeitpunkt wurde er so genannt. Okay? Da sagte Abdullah, Jan ibn Mas'ud, der Hijra macht, der auswandert, wer Hijra macht, aus Streben nach irgendetwas, dann ist das für ihn. Dann bekommt er das, so fertig ist die Geschichte. Okay? Und in diesem dieser Kontext erfordert, ja, dass dies nicht in der Zeit vom Prophet sallallahu alaihi wasallam war. Okay, das sagt der Überlieferer. Sondern in der Zeit von Ibn Mas'ud. Okay, jedoch wurde es von dem Weg von Sufyan al-Thawri, von Al-Amash, von Abi Wa'il, von Abdullah ibn Mas'ud überliefert, dass er sagte, unter uns war ein Mann, der um die Hand einer Frau eingehalten hat, zu der, die genannt werden, also die Umm Qais genannt wird, dann hat sie sich geweigert, dass sie ihn heiratet, bis er auswandert, da ist er, dann wandert er aus, dann haben, und er heiratete sie, ab dem Zeitpunkt nannten wir ihn Muhajir Umm Qais. Okay? Auf jeden Fall. Es ist dann bekannt, bitte? Es ist jedoch bekannt, dass diese Geschichte, okay, es ist bekannt, oder es ist bekannt geworden, dass diese Geschichte die Ursache für die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam war, wessen Hijra für Allah und sein Gesandter ist. Wer ist denn Hijra für Allah und seine Gesandter? Und wessen Hijra für Dunya oder die er erlangen will oder eine Frau, die er heiraten will, ist, dann ist ja eine Hijra für das, wozu er ausgewandert ist. Und dies nannten viele der Nachkommen, ja, nicht die Salaf, sondern die späteren in ihren Büchern. Jedoch Ibn Rajab sagt, aber dafür gibt es keine Bestätigung mit einer richtigen Überlieferungskette. Wallahu a'lam. Okay? Also, dass diese Geschichte der Grund war, warum der Prophet das gesagt hat, wurde zwar bekannt und haben viele Leute erwähnt in ihren Büchern, ja, jedoch gibt es keinen Grundsatz dafür, keinen Ursprung dafür, mit einer richtigen oder authentischen Überlieferungskette. Wallahu a'lam. Und die restlichen Taten sind wie die Hijra in dieser Bedeutung. So, ob sie richtig sind oder falsch, ob sie angenommen werden oder nicht, ist nach der Niyya, die dazu bringt. Okay? So wie Jihad, Hajj und sonstiges. Und der Nabi sallallahu alaihi wasallam wurde gefragt nach den Unterschiedlichkeiten oder die unterschiedlichen Niyat, eine Absichten der Menschen im Dschihad. Und womit der Riyad beabsichtigt wird, also Augendienerei. Oder, dass man seinen Mut, und Fanatismus und so weiter zeigen will. Welche davon ist Fisabilillah? Er wurde gefragt, welche davon Fisabilillah? Er sagte, wer kämpft, damit Allahs Wort das Höchste ist, dann ist er fi sabilillah. So, hat er damit jeden ausgeschlossen oder alle ausgeschlossen, die aus Dunya-Zwecken oder die Dunya-Zwecken beabsichtigt haben mit ihrem Kampf. So ist in Sahihain überliefert von Abu Musa al-Ash'ari, dass ein Wüsten-Araber zum Prophet sallallahu alaihi wasallam gekommen ist und er sagte, ja Rasulallah, der Mann oder der eine kämpft für Beute. Und der andere kämpft, damit er erwähnt wird, damit man über ihn erzählt. Ja? Und der eine kämpft, damit man ihn sieht, sein Mut und so weiter. So, wer ist fi sabilillah? Er sagte, also wer ist auf Allahs Weg? Er sagte, der Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagte, wer kämpft, damit Allahs Wort das Höchste ist, dann ist er fi sabilillah. Und in der Überlieferung von Muslim, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam wurde gefragt über den einen oder den Mann, der kämpft aus Mut oder für Mut, ja, oder aus Mut. Und der andere kämpft aus Fanatismus, yani für seinen Volk und so weiter, ja, oder Zugehörigkeit. Und der dritte kämpft aus Riya. Ja. Wer von denen oder was davon ist fi sabilillah? Dann ernennt er ja, den restlichen Hadith, wer kämpft, damit Allahs Wort das Höchste ist, der ist für Sabilillah. Und in einer anderen Überlieferung, der eine kämpft aus Wut und der andere kämpft aus Fanatismus und so weiter. Okay? Und in Nasa'i überlieferte von Hadith Abi Umama, dass er sagte, ein Mann kam zum Nabi sallallahu alaihi wasallam und sagte, was ist mit dem einen, der kämpft, Streben nach Lohn und dass er erwähnt wird. Er will beides, Lohn von Allah und dass er erwähnt wird. Was bekommt er? Dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, la shay'a la, nichts. Also was bekommt er von Allah? Gar nichts. Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, inna Allah la yaqbalu min al-amali illa ma kana khalisan wa bitughi bihi wajhu. Aw wajha. Okay? Allah azawajal nimmt nichts von den Taten an, außer was aufrichtig mit Ikhlas ist, nur für ihn und womit man sein Gesicht immer aus Verlangen nach seinem Gesicht oder nach, womit man nach seinem Gesicht strebt, Angesicht strebt. Okay? Und Abu Dawud überlieferte von Hadith von Abu Huraira, dass ein Mann gesagt hat, ja Rasulallah, ein Mann will Dschihad. Ein Mann will Dschihad. Also er will zum Dschihad oder er beabsichtigt den Dschihad und er strebt nach etwas von den Begierden der Dunya. Da sagte Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, er bekommt keinen Lohn. Dann hat er ihm das dreimal wiederholt und der Prophet wiederholt ihm immer wieder, er bekommt keinen Lohn. Verstanden? Und Imam Ahmad und Abu Dawud überlieferten von Hadith Mu'ad ibn Jabal von Nabi sallallahu alaihi wasallam, dass er gesagt, Al-Ghazw Ghazwan, das Kämpfen, Dschihad, ist in zwei Arten. Was dem betrifft, womit Allahs Angesicht, Streben nach Allahs Angesicht ist, oder was denjenigen betrifft, der Allahs Angesicht auf Allahs Angesicht, nach Allahs Angesicht strebt, und er gehorcht den Imam, yani dem Amir, und er gibt aus, das, was ihm wichtig, yani lieb ist, und ist gut mit dem Partner, yani mit seinen Brüdern, und meidet das Unheil, dann ist, passt auf, Allahu Akbar. Dann ist sein Schlafen und sein Wachsein alles Ajr. Das ist natürlich der Ajr von wem? Von Mujahid fi sabilillah. Egal was er macht, er bekommt einen Ajr. Ob er schläft, ob er steht, ob er liegt, ob er isst. Egal was er macht, er bekommt einen Ajr. Was aber denjenigen betrifft, der kämpft auf Stolz und Riya, und damit er bekannt wird, und er widersetzt sich den Imam, den Amir, und stiftet Unheil in der Erde, dann kommt er zurück mit nichts. Okay. Und Abu Dawud überlieferte von Hadith Abdullah ibn Amr, dass er sagte, ich sagte, ja Rasulullah, erzähle mir von den Dschihad und Ghazw. Dann sagte er, wenn du kämpfst, geduldig und erachtend seinen Lohn bei Allah subhanahu wa ta'ala, dann wirst du bei Allah wieder auferstehen, geduldig und erachtend deinen Lohn bei Allah subhanahu wa ta'ala. Und wenn du kämpfst aus Riya, und einfach um die Reihen zu füllen, dann wirst du so wieder auferstehen. Egal in welchem Zustand du kämpfst, so wird dich Allah auf diesen Zustand wieder aufstehen lassen. Ja, aus welcher Absicht du kämpfst. Und Muslim überlieferte von Hadith von Abu Hurairah radiallahu anhu, dass er sagte, ich hörte den Propheten sallallahu alaihi wasallam sagte, der ersten oder von den ersten Menschen, über die mit die abgerechnet wird, Yawm al-Qiyamah, ist ein Mann, der Shahid geworden ist. Dann wird er gebracht. Dann wird ihm Allah seine Gaben aufzählen und er wird sie zugeben. Dann sagte er, was hast du damit gemacht oder darin gemacht? Er sagt, ich kämpfte für dich, bis ich getötet wurde oder bis ich Shahid geworden bin. Dann sagt er, kazabt, du lügst. Du musst dir mal diese Situation vorstellen. Du stehst vor Allah subhanahu wa ta'ala und du stehst vor Malik al-Muluk, vor die Engel, vor die gesamte Menschheit, der einer von uns, zittert schon, wenn Kafir ihm sagt, du lügst. Ja? Was ist denn, wenn du vor Malik al-Muluk stehst und er sagt dir, du lügst, subhanallah? Du lügst. Jedoch hast du gekämpft, damit gesagt wird, mutig. Er ist mutig. Und es wurde gesagt. Und so wurde es gesagt. Dann wird befohlen und er wird von seinem Gesicht geschleift und er wird in Jahannam, also gezogen, und er wird in Jahannam im Feuer geworfen. Und ein Mann, der den Wissen gelernt hat und gelehrt hat und den Koran gelesen hat, dann wird er gebracht, dann wird ihm Allah seine Gaben aufzählen und er wird sie zugeben. Dann hat er gesagt, was hast du damit gemacht? Oder dann wird er sagen, was hast du damit gemacht? Er sagt, ich habe den Wissen gelernt und gelehrt und für dich den Koran gelesen. Dann wird gesagt, du lügst. Du hast den Wissen gelernt, damit man sagt, Alim, Doktor so und so, Sheikh so und so. Ja? Und du hast den Koran gelesen, damit man sagt, Qare, Rezitator. Und so wurde es auch. Ja? Krass, du hast dann yani, den Lohn bekommen. Ja? Dann wird er genommen und von seinem Gesicht was gezogen und ins Feuer geworfen. Und ein Mann, den Allah eine Ausleitung gegeben hat, yani der viel Rizq gehabt hat und der von allen Arten des Geldes und Besitzes gegeben hat, ja? Er wird gebracht, Allah Azzawajal wird ihm seine Gaben aufzählen und er wird sie zugeben. Er hat gesagt, was hast du damit gemacht? Er hat gesagt, ich habe keinen Weg gelassen, den du liebst, dass man darin ausgibt, außer dass ich für dich da ausgegeben habe, ja Allah. Er wird sagen, du lügst, sondern du hast das getan, damit man sagt, ein Gütiger. Und so wurde es auch gesagt. Dann wird er genommen und vom Gesicht gezogen und ins Feuer geworfen. Und im Hadith ist, dass Muawiyah radiallahu anhu, als ihm dieser Hadith erreichte, hat er geweint, bis er in Ohnmacht gefallen ist. Allah. Als er dann aufstand, sagte er, Sadaqallahu wa Rasuluh. Allah und sein Gesandter sprachen die Wahrheit. Qala Allahu Azza wa Jal, man kana yuridu al-hayata al-dunya wa zinataha, نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. Wer Dunya und ihren Schmuck danach strebt, der bekommt das von Allah Azza wa Jal darin und Allah Azza wa Jal yani nimmt ihm nichts davon weg. Aber dies sind diejenigen, die in der Akhira nichts haben außer Feuer. Spannend. Und es kam die Androhung über denjenigen, der den Wissen lernt, nicht für den Angesicht, für etwas anderes als den Angesichts Allah subhanahu wa ta'ala. So wie Imam Ahmad und Abu Dawud und Ibn Majah überlieferten von Hadith von Abu Huraira radiallahu anhu, von Nabi sallallahu alaihi wasallam, dass er sagte, wer den Ilm lernt, wer einen Wissen lernt, von dem, womit man nach Allahs Angesicht strebt, er lernt das nicht, damit er etwas von der Dunya trifft, dann wird er lernt das nur, damit er etwas von der Dunya trifft. Also wer eine Art von Wissen lernt, die eigentlich nur für Allahs Angesicht sein sollte, und er lernt das nur, damit er etwas von der Dunya trifft, dann wird er die Jannah nicht finden, Yawm al-Qiyamah. Okay? Dann wird er, entschuldige, den Duft oder den Geruch von Jannah nicht einmal riechen oder finden, Yawm al-Qiyamah. Und der Tirmidhi überlieferte von Hadith von Ka'b bin Malik von Nabi sallallahu alaihi wasallam, dass er sagte, wer den Ilm, nach Wissen strebt, um damit die Törichten vor den Törichten eine Ria zu machen und sich hochzustellen, ja, subhanallah. Ja. oder damit er als Gelehrter gezählt wird, ja? Oder damit er die Menschen auf sich aufmerksam macht, dann wird er Allah ihm ins Feuer eintreten lassen. Das ist ein Hadith. Und Ibn Majah überlieferte ihn auch von Hadith Ibn Umar und Hudhayfa und Jabir mit der gleichen Bedeutung. Okay? Mit der Bedeutung, mit dem Wortlaut von Jabir, lernt den Wissen nicht, um damit euch vor den Gelehrten, yani Mubaha, was heißt Mubaha? Eigenlob, yani, oder wenn ich mit etwas angeben, genau, um damit vor den Gelehrten anzugeben, oder Ria vor den Törichten zu haben, ja, oder damit er in den Sitzungen yani, als Besten gilt, in den Versammlungen, wer das macht, dann das Feuer, das Feuer. Okay, und Ibn Mas'ud sagte, lernt das Wissen nicht für drei Sachen, um euch, um Ria vor den Törichten zu machen, oder damit ihr mit den Fuqaha diskutiert, also Gelehrten, oder damit ihr die Menschen auf euch aufmerksam macht und strebt mit eurer Aussage und Taten, was bei Allah, nach dem, was bei Allah ist. Denn dies bleibt und alles andere ist vergänglich. Subhanallah. Noch einmal. Ibn Mas'ud sagt, lernt das Wissen nicht für drei Sachen, um vor den Törichten Ria zu machen, ja, oder mit den Fuqaha Gelehrten ja, zu diskutieren, oder die Menschen auf euch aufmerksam zu machen. Und strebt mit eurer Aussage und Tat nach dem, was bei Allah ist. Denn dies bleibt und alles andere ist vergänglich. Okay? Und es kam auch die Androhung, oder die Drohung, oder die Androhung der Strafe über die Tat für jemand anderen, allgemein für jemand anderen außer Allah. So wie Imam Ahmad überlieferte von Hadith von Ubay ibn Ka'b, radiallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wa sallam, dass er sagte, Bashir hadhihi al-umma bis-sana'i wal-rif'ati wal-dini wal-tamkini fil-ard, faman amila minhum amal al-akhirati lil-dunya, lam yakun lahu fil-akhirati lil-nasib. Das heißt, er verkündet dieser Umma die frohe Botschaft, dass sie, so ähnlich wie Reichtum und erhoben sein, ja, und Dien und Machtergreifung auf dieser Erde. So wer von ihnen die Tat der Akhira, die eigentlich für die Akhira gedacht ist, für die Dunya macht, dann hat er in der Akhira keinen Anteil. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Möge Allah Azza wa Jal unsere Absichten reinhalten und unsere Herzen vereinen. Und möge Allah Azza wa Jal von mir und von euch annehmen. Barakallahu fiik. Abu Talha ist gerade am Liegestütze verteilen. Okay, was ist gemeint mit Angesicht? Angesicht Allahs, ja, nach dem Lohn von Allah, Azza wa Jal. Angesicht kommt vom Gesicht von Allah, Wajh Allah, ja. Antlitz. Nein. Was ist gemeint mit dem Fuqaha? Einfach um den Gelehrten, mit dem Gelehrten, der lernt nur, um zu diskutieren. Er lernt nicht, um danach zu handeln, sondern er will nur diskutieren. Und das ist allgemein, die Verabscheuung der Diskussion allgemein. Hä? Wie komme ich? Diskutieren? Allgemein zu diskutieren. Nur zu diskutieren. Er will nur diskutieren, nicht im Streben nach der Wahrheit, sondern einfach um zu diskutieren. Und das ist leider eine Sache, die heute in der Umma sehr stark verbreitet ist. Ja? Diskutieren für diskutieren. Schaut, 90 oder 99% der Versammlungen der Brüder, wenn sie sitzen. Sie diskutieren und sie diskutieren, nicht um etwas zu lernen oder etwas zu erlangen. Leider, ja. Sondern einfach zu diskutieren. Oder, das ist die größere Katastrophe noch, sie sitzen und reden über Allah, diskutieren über Allahs Wort und das Wort des Gesandten sallallahu alaihi wa sallam. Und keiner von ihnen hat das Wissen darüber. Und das ist eine Katastrophe. Darüber